Unsere Zungenbrecher. Herr Fischer fischt frische Fische. Frische Fische fischt Herr Fischer. Eine lange Schlange ringelt sich um eine lange Stange.